Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 10. Dezember 1789. Ich bin in Unruhe wegen eines Einschlusses vom Koadjutor in Erfurt, den ich dir vor 14 bis 18 Tagen geschickt habe und worauf ich von dir noch keine Antwort habe. Blieb mein Brief oder deine Antwort liegen, du wirst begreifen, dass dieser Brief nicht verloren gehen darf und am wenigsten hier herum gefunden werden. Wenn du mir auch nicht gleich schreiben kannst, so melde mir nur in 2 Worten den Empfang jenes Briefes. Weise dein langes Stillschweigen auf schriftstellerischen Fleiß, das gebe der Himmel. Wie wäre es, wenn du den 10. Band der Thalia übernähmst, wie Huber den 9. Mache es mit Göschen aus. Ich gebe dir dann einen kleinen Aufsatz hinein, an dem du dich für den deinigen bezahlt machen kannst. Ich kann auf Ostern noch kein Heft übernehmen, und Göschen hat viel Lust zur Thalia, weil sie jetzt doch so weit gehen soll, dass er Profit hat. Sehr viele Grüße sind mir von Rudolstadt aufgetragen worden, aber ich vergesse sie immer. Die Beulwitz und Lengefeld sind diesen Winter in Weimar. Unser Verhältnis ist doch nicht ganz stille geblieben, oder sind es bloß Schlüsse von unserem öfteren Beisammensein in Rudolstadt und Jena? Selbst der Koadjutor, der neulich in Weimar war, hat sich danach erkundigt. Ich hätte, glaub ich, noch allerlei Dinge dir zu erzählen, aber sie wollen mir nicht sogleich beifallen. Auch hier war der Koadjutor, aber ich sprach ihn in schrecklicher Gesellschaft im Zirkel alter Professoren, weil uns der Herzog zusammenrufen ließ. Da konnte ich bloß über allgemeine Dinge mit ihm sprechen. Adieu einstweilen, gib mir ja bald Nachricht wegen des Briefes. Dein S.